Português do Brasil. Jetzt sind wir auf unserer ersten brasilianischen Seite angekommen. Hier, auf dieser letzten Seite jeder Lektion, möchten wir Ihnen auch das brasilianische Portugiesisch näher bringen. Hören Sie, wie zwei Brasilianer sich begrüßen. Es klingt ein wenig anders als in Portugal, aber keine Sorge, wir werden Sie nach und nach auch mit der brasilianischen Aussprache vertraut machen. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo ótimo, obrigado.